Anmerkung: Unsere Akten selbst sagen, dass sie erst zu Anfang des 17. Jahrhunderts aufgeschrieben und erst nach 1716 in der jetzt vorliegenden Form redigiert sind. Ich glaube, dass die Mysterien selbst, wie wir sie noch ausüben, uralt sind, wie die Symbole und auch ein großer Teil der Gebräuche. Der in unseren Akten enthaltene historische Unterricht ist aber vor der historischen Kritik in keiner Weise haltbar bis zum Untergang des Tempelordens. Von da ab möchte er sich auch den Mitteln unserer jetzigen Kritik gegenüber rechtfertigen lassen, doch ist von den Brüdern viel zu wenig dafür getan, das Material dazu herbeizuschaffen. Wissen wir doch nicht einmal, wann und wie die schottischen Akten nach Schweden gekommen sind, was erst nach 1716 gewesen ist, wenn unsere Akten wahr sind. Sprachen wir doch immer von schwedischem System, da wir doch die schottischen Akten besitzen. In dem Kapitel Wissenschaft heißt es unter anderem: Die Freimaurerwissenschaft ist eine doppelte. Erstens die Lehre von der Erhebung des Menschen von Tugend zum Lichte. Zweitens die Kenntnis von dem Verborgenen oder Geheimnis des Ordens. A. Die Kenntnis seiner Mysterien. B. Die damit genau zusammenhängende Geschichte der Freimaurerei, ihre Entstehung und Stiftung. Die Mysterien sind das Mysterium Adonirams. In dem Kapitel Sephiroth heißt es unter anderem über das religiöse Bestreben des Menschen: Die reine Kabbala heißt übersetzt Receptio, Aufnahme, daher wir noch heute angenommene Maurer heißen. Und von dem Augenblick an, wo wir uns durch die Aufnahme in den siebenten Grad diesen Kenntnissen nähern, das Losungswort Kabbalista. Die reine Kabbala ist die Mystik des alten Orients, namentlich der Hebräer. Der Mensch, der göttliche Erfahrung ausdrücken will, greift auf Symbole zurück. Schließlich greift der Suchende auf die dem Tone, der Farbe, der Sprache zugrunde liegenden Form- und Zahlenverhältnisse ihrer Bewegung zurück. Und der älteste Jude im alten Jerusalem tut damit schon dasselbe, worauf unsere moderne Naturwissenschaft als ihre Erfindung so stolz ist. Zum Beispiel jedem Symbol oder Zeichen für eine höhere, innere, geistige Eigenschaft liegt eine senkrechte oder waagerechte Linie durch den Winkel verbunden zugrunde, also der rechte Winkel. Vergleiche Zeichen. Und jede Bewegung hat, nur in anderen Schwingungszahlverhältnissen, eine vom Mittelpunkte ausgehende und nach dem Mittelpunkte zurückdrängende Gewalt, deren Symbol der Kreis ist. Alles Geschaffene in der Welt besteht aus irgendeinem unter verschiedenen Zahlverhältnissen vorgehenden Zusammenwirken von Winkeln, Kreuz und Kreis und ihren Symbolen Winkel, Maß und Zirkel. Deshalb steht für den alten Juden die ganze Welt, die Loge, die Tafel, zwischen Winkel, Maß und Zirkel, und er macht diese Symbole zu Symbolen der wirkenden Kräfte Gottes. Diese Wissenschaft von Zahlen und Maßen heißt aber die Kabbala. Die Kabbala, welche schon in den ältesten Zeiten in dieser Weise die durch unsere Denkformen nicht ausdrückbaren inneren Erfahrungen über Gott und die Erlösungsbedürftigkeit des Unvollkommenen, weil geschaffen, darzustellen suchte, beherrscht das ganze Mittelalter, und dieses versuchte die Lehre Christi in diesen Formen wiederzufinden und damit zu verbinden. Diese christliche Kabbala ist geradezu die Grundlage unserer Akten, und die letzteren sind gar nicht zu verstehen, wenn wir uns nicht die Mühe geben, die fast allen unbekannten, herbeigeführten, um achte oder neunte Grade erklärte Tafel, der Sephiroth oder eben der Unzahlen der Dinge zu verstehen und aus den uns Ungefügen, unsere Bildung zuerst geschmacklos erscheinenden Hülle, das herauszulesen, was wirklich gesagt werden soll. Ich bin nicht willens, hier ein Urteil über den Wert dieser Dinge, die mir selbst erst aufdämmern, abzugeben. Unsere Väter sagen, Gott habe den Raum hervorgebracht. Diese Welt ist eine vierfache. Erstens die Welt der Emanation, die unerschaffene, weil emaniert, himmlische Welt, Azilut. Zweitens die Welt der Schöpfung oder geistige Welt, Bria. Drittens die Welt der Bildung oder ätherische, die planetorische Welt, Cicera. Viertens, die Welt der Verfertigung oder materielle, die elementarische Welt, Asia. In jeder dieser vier Welten nun wirken die 10 Gotteskräfte. Diese 10 Lichtquellen aber, die schon auf dem Reißbrett der Johannesmeister stehen, heißen Sephirot, Singularis Sephira, oder Urzahlen der Dinge. Das Wort Sephira bedeutet Zahl, Urzahl, auch Klarheit und Lichtquelle. Die Namen der Sephirot sind erstens Keter, Krone, zweitens Chochma, Weisheit, drittens Bina, Verstand, viertens Gedula, Größe, fünftens Gebura, Stärke, sechstens Tiperet, Schönheit, siebentens Netzach, Sieg, Ewigkeit, Dauer, achtens Hod, Herrlichkeit, Ruhm, neuntens Jesod, Grund, Fundament, zehntens Malchut, Königreich. In dem Adam Kadmon sind alle diese 10 Sephirot begriffen gewesen. Auf diese Zahlenreihe oder intellektuelle Zahlwissenschaft, die den Maßstab gibt, wonach das Übersinnliche sich ausspricht, welche deshalb auch von allen Weisen gekannt und geachtet wurde, wird daher sowohl in der Johannes- als Andreas-Loge hingewiesen, und zwar unter dem Namen Geometrie, in dem der Buchstabe G, nämlich der Buchstabe in der amarischen Sprache, der ein rechter Winkel ist, in allen Sprachen bei allen Völkern den Namen des Bruder B der Welt bezeichnet. Akazie. Die Akazie ist gleichbedeutend erstens mit Palme und Lorbeer, zweitens mit der weißen und roten Dornenrose, drittens mit dem Dorn überhaupt. In ihrer ersten Bedeutung ist sie das Zeichen der Unsterblichkeit, der Lebensbaum und das Siegeszeichen beim Eintritt in die ewige neue Loge. In ihrer dritten bezeichnet sie den Fluch über die Erde nach Adams Fall. Stellen: Der echte Johannesmeister wird daran erkannt, dass ihm der Akazien- oder Dornzweig bekannt ist. Die Figur des Verschwiegenen hält die Akazie in der Hand. Der Akazienzweig ist grün und liegt am Sargende neben Kreuzknochen. Adoniram. Adoniram bedeutet nach unseren Akten moralisch den Menschen überhaupt und den Helden, dessen Gerechtigkeit und Standhaftigkeit wir nachfolgen sollen. Dieser ideale Held wird immer deutlicher zu Jesus Christus. Man wird im dritten rückwärts eingeführt zur Erinnerung an Adonirams jähen Tod. Nie war unser Orden dem Untergang so nahe, als in dem Zeitpunkt, da Adoniram den Tempelbau entrissen wurde. Adonirams Tod symbolisiert Adams Fall. Adonirams Leben und Tod ist also abwechselnd eine Allegorie von Molais und Adams Geschichte. Alter. Als Meister in Nummer 3 habe ich 7 Jahre vollendet, weil Salomo seinen Tempel in 7 Jahren zustande brachte. Als auserwählter Bruder in Nummer 4 bin ich so viele Jahre alt als meine Wanderungen, weil Salomo uns zu Auserwählten machte. Amtsschmuck. Dieser Amtsschmuck des Großmeisters soll nur bei feierlichen Gelegenheiten getragen werden, denn es werden dadurch die KK-Angehörigen hohen Kenntnisse symbolisch angezeigt. Er besteht aus dem erstens Amtshammer, zweitens Amtsring, drittens Amtskette, viertens Amtsdolch, fünftens Brustband, sechstens Amtsmantel, siebentens Stirnband, achtens Unterkleid und Gürtel, neuntens aus der Werkzeuglade. Das Halsband des Großmeisters soll dieser immer tragen. Diese Kleidung des Großmeisters, wovon die Zeichnungen verloren gegangen oder an uns nicht überkommen sind, ist, da wenigstens eine genaue Wortbeschreibung in unseren Akten sich findet, von der höchsten Wichtigkeit, um das Alter des Ordens darzutun. Namentlich enthält der Amtshammer und das Brustband und die Amtskette unsere ganze Symbolik. Bibel. Die Bibel ist das größte Licht unter den 3 notwendigsten Geräten der Loge. Diese notwendigsten Geräte sind Bibel, Zirkel, Hammer. Auf die Bibel legen wir den Maurereid ab, also wird anscheinend ein Eid abgelegt. Daher ist sie immer im 1., 2., 3., 4., 6. und 7. Grade beim 1. Kapitel Evangelium Johannes 1 bis 5 aufgeschlagen und im 9. Grade am Schluss des Propheten Joel.